die USA schleppen derzeit ihre nuklearen Angriffsmittel in Südkorea ununterbrochen ein. Vor weniger Zeit stationierten sie 12 Kampfbomber F-16 in der US-Luftwaffenbasis Osan. Am 13. Juli wurde die Batterie der Patriot-Raketen der US-Truppen in Japan im Gunsan-Bezirk Nord-Sola umstationiert und lief das supergroße Atom-U-Boot Ohio in den Hafen Busan ein.